Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are back live. Wir sind zurück zum Live. People are ready in YouTube and Instagram. Die Leute sind schon auf YouTube und auf Instagram. Just gonna wait a minute for people to come in. Wir warten noch eine Minute, damit die Leute dazukommen Good können. to have Gracie back. Es ist gut, Gracie wieder hier zu haben. So good. So gut. Today's our prophetic life. Heute ist unser prophetisches Live. So we're not going to do any teaching. Es wird also keine Lehre geben. Father, we just thank you today. Vater, wir danken dir heute einfach, Because you never change. weil du Because dich nie veränderst. you are amazingly good. Du bist so wunderbar gut. You're perfect, you're kind. Du bist vollkommen und freundlich. Holy Spirit, we trust you with all of our hearts. Heiliger Geist, wir vertrauen dir mit unserem ganzen Herzen. We know that you never change. Wir wissen, dass du dich nie We veränderst. know that you are the one who put the love of God into our hearts. Wir wissen auch, dass du die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen So you hast. desire God's love to be spread to all people. Du sehnst dich danach, dass die Liebe Gottes zu allen Menschen verbreitet wird. So Holy Spirit, we surrender today to you. Heiliger Geist, wir geben uns dir heute hin. We totally trust you. Wir vertrauen dir völlig. Flow through Gracie and flow through me. Fließe durch Gracie und fließe durch mich. Release signs, wonders and miracles. Setze Zeichen, Wunder und Machttaten frei. Prophetic words that unlock the destiny of your people. Und prophetische Worte, die die Bestimmung deines Volkes aufschließt. Words of love that set your people free. Worte voller Liebe, die die Menschen freisetzen. That breaks the prisons of fear. Die das Gefängnis der Angst durchbrechen. We thank you, Holy Spirit, that we can trust you. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass wir dir vertrauen können. And for this we surrender to you. Deshalb geben wir uns dir hin. Thank you. Danke. Before we start, let me tell you a story. Bevor wir beginnen, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. I think it was in the last prophetic life that we did. Ich denke, es war im letzten prophetischen Live, das wir hatten. That I had a word of knowledge for a healing of a shoulder that didn't move. Ich hatte ein Wort der Weisheit über die Heilung einer Schulter, die sich nicht bewegen konnte. And anyhow, a lady had a shoulder that had not moved in 2 years. Wie auch immer, eine Frau hatte eine Schulter, die sich 2 Jahre lang nicht bewegen ließ. She was not in the life. Sie war nicht beim Live dabei. She watched it almost a week later Sie schaute es sich fast eine Woche später an and got healed. Und sie wurde geheilt. And she sent us the video like moving everything perfectly. Sie schickte uns ein Video, wie sie alles frei bewegen konnte. So never limit God. Deshalb schränkt Gott nie ein. You have no idea what God is doing. Ihr habt keine Vorstellung davon, was Gott He tut. speaks to you, grab it in your heart and guard it carefully. Spricht er zu dir, ergreife es in deinem Herzen und bewahre es gut und sorgfältig. Just learn to walk in total trust. Lerne einfach, in völligem Vertrauen zu ihm zu gehen. Ich habe ein prophetisches Wort für einen Mann. I have a prophetic word for a man. Listen to me, remember. Hört zu, denkt daran. If you haven't heard me say that. Falls ihr mich das noch nicht habt sagen hören. She has a specific word for a specific person or I. Wenn Sie oder ich ein Wort für eine spezielle Person haben, not if you like it. Nicht, wenn dir das Wort gefällt. But if the Holy Spirit uses it to speak to you. Aber wenn der Heilige Geist es benutzt, um zu dir zu sprechen, take it. Dann ergreife es. Even if she says amen, this age, that age, if the Holy Spirit says it's for you and you're a woman, grab it. Auch wenn sie sagt, ein Mann dieses oder jenes Alters, wenn der Heilige Geist sagt, das ist für dich und du bist eine Frau, dann ergreife es. God can do 20 things with one word. Denn Gott kann mit einem Wort 20 Dinge tun. But don't limit God. Schränk Gott nicht ein. Verzeih, dass ich dich unterbrochen habe. Dieses Wort ist für einen Mann. Du liebst das Übernatürliche, besonders das Prophetische. Ich sehe etwas Unglaubliches. Gott ist so dankbar dafür, dass du das Übernatürliche und Prophetische so liebst. And I see this incredible thing in you that how you really love God is so thankful that you love the prophetic and love the supernatural. Aber in der letzten Zeit hast du versucht, das Übernatürliche besser zu verstehen, besonders die Wunder und das Übernatürliche. But lately you've really tried to better understand the supernatural, especially the miracles and the supernatural. Wenn du in letzter Zeit prophetische Worte für andere hattest, hast du darüber nachgedacht, ob das Sinn macht oder nicht. Lately, when you've given prophetic words, you've been specifically thinking if it makes sense or not. Ich höre den Herrn sagen, dass du das nicht zu tun brauchst. Ja, du sollst das gar nicht tun. And I hear the Lord saying, you don't need to do that. In fact, you're not supposed to do that. Denn er hat immer durch dich gesprochen und er spricht immer durch dich. Because he's always spoken to you through you and he always speaks through you. Jetzt aber kommt die Zeit, wo du viel mehr fließen wirst in allen Geistesgaben, ohne sie zu verstehen. And now is the time where you're going to flow stronger in all of the gifts and not to understand them. Ich habe gesehen, dass du kürzlich zu den starken Wunsch verspürtest, besonders in der Gabe der Heilung zu fließen. And lately you felt a strong desire, especially to flow in the gift of healing. Und du hast für jemanden gebetet, der starke Schmerzen hatte. And you've prayed for somebody who's been in a lot of pain. Nachdem du für diese Person gebetet hattest, war dieser Mensch schmerzfrei, aber dann kam der Schmerz zurück. And as you prayed for these people, for this person, the person actually was pain-free, but then the pain came back. Ich sehe, dass dich das wirklich frustriert hat. And I see that this has really frustrated you. Ich höre den Herrn sagen, in dem Moment, als du für diese Person gebetet hast, war die Heilung tatsächlich freigesetzt und diese Person war wirklich geheilt. You prayed for this person, the healing actually was released and that person actually was healed. Doch als diese Person, für die du gebetet hattest, zu Hause war, begann sie sich an den Schmerz zu erinnern und dann spürte sie den Schmerz wieder. The person that you prayed for went back home. This person started to mentalize that pain and started to feel the pain again. Diese Person konzentrierte sich total auf den Schmerz und vergaß dabei das Wunder. That person put the focus totally on the pain and forgot the miracle. Dieser Mensch hat versucht, den Schmerz wiederzufinden und fand ihn auch. Tried to find the pain and she could find it. Aber du bist wirklich in der Gabe der Heilung geflossen und du hast wirklich die Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt. But you really did flow in the gift of healing and you did release the power of the Holy Spirit. Und ich spüre, dass der Herr zu dir sagt, das ist erst der Anfang und er wird dich in allen Geistesgaben gebrauchen. And I feel the Lord is saying to you that this is only the beginning and he's going to use you in every one of the gifts. Höre, der Herr sagt, dass da viele Gefühle in dir sind, gegen die du anzukämpfen versuchst und die du nicht überwinden kannst. And I feel the Lord saying that there's a lot of feelings inside of you that you're trying to fight against when you can't overcome them. Aber diese Gefühle werden dich nicht bremsen oder davon abhalten, in den geistlichen Gaben zu fließen. Not going to stop you, hold you back from flowing in the gift. Doch der Herr möchte dir helfen, diese Gefühle mit ihm zusammen zu überwinden. He wants to help you to overcome these feelings with him. Wenn du all diese Gefühle dem Herrn vorlegst, werden sie mit seiner Hilfe verschwinden. And as you put all of these feelings before the Lord, these feelings are going to disappear with the Lord. Und dann wirst du ein viel großartigeres, übernatürliches Leben haben, als irgendetwas, was du bis jetzt erlebt hast. Much greater supernatural life than anything you've experienced until now. Es ist so, als hättest du bis jetzt nur ein paar kleine Schritte in der wunderbaren Reise mit dem Herrn getan. You've only started to take the first few steps in a beautiful journey, a beautiful race with the Lord. That's it. When I was spending time with Jesus and praying here, heute Morgen, als ich hier Zeit mit Jesus verbrachte und betete, I had a kind of a prophetic sense and experience for a whole bunch of people watching. Hatte ich eine Art prophetisches Gefühl, eine Erfahrung für eine ganze Reihe von Leuten, die uns zuschauen. I had the feeling that the enemy launched a major attack on the people of God. Ich hatte das Gefühl, dass der Feind einen größeren Angriff auf das Volk Gottes in die Wege geleitet hat. That a lot of Christians don't know how to overcome. Den viele Christen nicht zu überwinden wissen. And they are completely, it's almost like the enemy threw a blanket of fear over those people. Es ist beinahe so, als habe der Feind eine Decke der Angst über diese Leute geworfen. All of a sudden, people started to feel a fear that they have not faced before. Ganz plötzlich spürten diese Menschen eine Angst, die sie noch nie erlebt haben. And these people have tried to fight against this fear, but they didn't know what to do. Diese Leute versuchten gegen diese Angst anzukämpfen, aber sie wussten nicht, was sie tun sollten. And the Lord is saying, der Herr sagt, He's going to tell you exactly how you walk out of this. Er wird euch genau sagen, wie ihr da rauskommt. The first thing is that the devil did not have the authority to do that. You allowed him to do that. Das erste ist, dass der Teufel gar keine Autorität hatte, das überhaupt zu tun. Ihr habt ihm erlaubt, das zu tun. I saw the enemy coming with lies. And you people opened your hearts to these lies. And that allowed him to throw this blanket of fear on you. Ich sah den Feind mit Lügen ankommen und ihr Menschen habt eure Herzen für diese Lügen geöffnet. Das hat ihm erlaubt, diese Decke der Angst über euch zu werfen. And you started to listen to things that you did not listen to before. Ihr habt begonnen, auf Dinge zu hören, die ihr euch früher nicht angehört habt. The more you did, the more you opened your heart to fear. Je mehr ihr das getan habt, desto mehr habt ihr euer Herz für die Angst geöffnet. And I saw this like almost from the heaven looking down on the earth. Ich sah das alles, als schaute ich vom Himmel auf die Erde herunter. These totally powerless and defeated demons, diese absolut machtlosen und besiegten Dämonen, being so excited that the weak demons can overcome strong people, waren so begeistert davon, dass sie als schwache Dämonen kraftvolle Menschen überwinden können. And I heard the demons say, we have to make sure that they never find out that we've been lying to them. Und ich hörte die Dämonen sagen, wir müssen dafür sorgen, dass sie nie herausfinden, wie wir sie angelogen haben. And you know, the Lord began to let me feel what these people have felt. Und wisst ihr, der Herr ließ mich spüren, was diese Leute fühlten. Some of them felt paralyzed by fear. Manche von ihnen fühlten sich gelähmt durch diese Angst. They didn't even know how to make the next step. Aber sie wussten nicht einmal, wie sie den nächsten Schritt tun sollten. Some of you felt confused by this fear. Einige von euch fühlten sich durch diese Angst verwirrt. Some of you had a clear understanding how to take the next steps in the future, and now you're completely confused. Manche von euch wussten sehr genau, wie ihre nächsten Schritte in der Zukunft aussehen sollten, aber jetzt seid ihr total verwirrt. Others were walking, trusting God, and now you are so full of doubt that you didn't even know where to go. Andere gingen im Vertrauen auf Gott, und jetzt seid ihr so voller Zweifel, dass ihr nicht einmal mehr wisst, wohin ihr gehen sollt. And the Lord is saying, because you've listened to the lie and of the devil, and by this you've allowed him to put you in a prison of fear. Der Herr sagt, weil ihr auf die Lüge des Teufels gehört habt, habt ihr ihm dadurch erlaubt, euch in ein Gefängnis der Angst zu stecken. But the fear is so real to you because it's in your heart. Aber die Angst ist so real für euch, weil sie in eurem Herz ist. And your heart will always direct your life. Denn euer Herz wird immer euer Leben bestimmen. So because you have been feeling this fear. Also weil ihr diese Angst gefühlt habt. It's not a rational fear, it's a feeling in your heart. Es ist keine rationale Angst. Es ist ein Gefühl in eurem Herzen. So, and because you've been feeling that, you actually believed it's the truth. Weil ihr sie gefühlt habt, habt ihr sie für die Wahrheit gehalten. And the Lord is saying, der Herr sagt, for you to walk out of this prison of fear, um aus diesem Gefängnis der Angst herauszukommen, you have to walk back and look at the truth. Müsst ihr zurückgehen und die Wahrheit anschauen. You used to live in such a simple relationship with Jesus, the truth. Ihr habt in solch einer einfachen Beziehung zu Jesus, der Wahrheit, gelebt. And you've lost this because you've opened your heart for the wrong things. Und das habt ihr verloren, weil ihr euer Herz für das Falsche geöffnet habt. So I see the Lord saying, just come back and look at me. Ich sehe, wie der Herr sagt, kommt einfach zurück und schaut auf mich. And simply stand up and say, devil, you're a liar, I will not listen to you anymore. Steht einfach auf und sagt, Teufel, du bist ein Lügner, ich werde nicht mehr auf dich hören. Get out of my life. Verschwinde aus meinem Leben. And then start to praise Jesus for the goodness and the victory that is already yours. Dann fangt an, Jesus zu loben für die Güte und den Sieg, die euch schon gehören. And you are going to see an incredible and very quick breakthrough. So werdet ihr einen wunderbaren und sehr schnellen Durchbruch erleben. You know, and I see how a whole army of God's people are in a prison of fear. Ich sehe, wie eine ganze Armee Gottes in einem Gefängnis der Angst steckt. And then I see this prison of fear being opened. Und dann sehe ich, wie dieses Gefängnis der Angst geöffnet wird. And then this army is running out of prison, shouting happily. Und diese Armee rennt glücklich, rufend aus diesem Gefängnis. Celebrating the victory of Jesus Christ. Sie feiern den Sieg von Jesus Christus. And setting other prisoners free. Und setzt andere Gefangene frei. So Holy Spirit, we just thank you. Also Heiliger Geist, wir danken dir. There is an army of prisoners of fear being released right now. Dass eine Armee von Gefangenen der Angst jetzt freigesetzt wird. Devil, you are such a liar. Teufel, du bist solch ein Lügner. You've uncovered your lies. Wir haben deine Lügen aufgedeckt. And we resist every spirit of fear. Und wir widerstehen jedem Geist der Angst. And we declare. Und wir deklarieren. Jesus in us is stronger than all the devils in the world together. Jesus in uns ist stärker als all die Teufel in der Welt gemeinsam. Thank you for your victory, Jesus. Danke für deinen Sieg, Jesus. Ich habe ein Wort für eine Frau. Du bist etwas über 30 Jahre alt. I have a word for woman and you're a little over 30. Du hast das Gefühl, dein Leben ist vorbei und es gibt nichts mehr, was du tun könntest. And you feel like your life is over and there's nothing more that you can do. Du hast Angst vor der Zukunft und du lebst in Hoffnungslosigkeit. You're afraid of the future, you live in hopelessness. Du zweifelst daran, dass Gott etwas in deinem Leben tun kann, denn du hast das Gefühl, dass bis jetzt auch nichts geschehen ist. And you doubt that God can do anything in your life because you feel like until now nothing has happened. Du bist sehr, sehr unglücklich in deiner Beziehung, aber du hast Angst, diese Beziehung zu beenden, weil du befürchtest, alleine zu bleiben. You're very, very unhappy in your relationship, but you're afraid to end your relationship because you're afraid to remain alone. Du spürst sogar eine große Unzufriedenheit und du hast das Gefühl, dass sich nichts ändern wird. Even though you feel a great dissatisfaction, you also feel that nothing will change. Aber ich höre den Herrn sagen, dass du zu ihm zurückkehren und ihm vertrauen musst. But I hear the Lord saying you have to come back to trust in him. Ich sehe den Herrn wie einen Vater, der dich liebt und der gut auf dich aufpassen möchte. I see the Lord like a father who loves you and who wants to take good care of you. Du musst zu diesem einfachen Glauben zurückkehren, den du vor einigen Jahren hattest. You have to come back to that simple faith that you used to have some years ago. Jesus ist alles, was du brauchst. Jesus is everything that you need. In deinem Leben sind Dinge geschehen, auf die du nicht stolz bist und die du bereut hast. The thing that happened in your life where that you didn't feel pride, but you repented of. Ich höre den Herrn sagen, diese Dinge definieren dich nicht. I hear the Lord saying, these things don't define you. Du bist viel, viel besser und viel wichtiger und du musst deine Augen auf ihn richten. You are much, much better and you are much greater and you have to put your eyes on him. Er kann ermöglichen, dass du viel Größeres tun kannst. He can permit that you can do much greater things. Er kann diese Dinge mit dir zusammentun. He can do these things together with you. Ihm ist dein Glück viel wichtiger als dir selbst. He is much more interested in your happiness than you yourself are. Aber um das Größere zu tun, musst du ihm vertrauen. In order to do that, you have to trust him. Du musst zu einem sehr einfachen Vertrauen zurückkehren. You have to go back to very simple trust. Ich sehe dein Leben wie einen Film, der schnell nach vorne gespult wird. I see your life like a movie that's playing fast forward. Ich sehe, dass du dich heute entscheidest, Jesus zu vertrauen und ihm zu erlauben, dass er in deinem Leben handelt. I see that today you're making a decision to trust him and you allow him to act in your life. Ich sehe, wie sich dein Leben in sehr kurzer Zeit verändert. See your life in a very short time. Alles wird sich selbst übertreffen. Everything is going to accelerate. Die Arbeit, die du brauchst, kennt den Arbeitsplatz, den du brauchst. The work that you need, he knows the job that you need. Er hat eine Arbeit für dich, die viel besser ist als irgendetwas, das du selbst finden könntest. He has a job for you much better than you can ever find by yourself. Kennt deinen Traum, eine Familie zu gründen. You know your dream that you have to have a family. Und du weißt, die Person, mit der du bis jetzt zusammengelebt hast, nicht der richtige Mensch ist. The person that you live with now is not the right person. Deshalb musst du dich frei machen von all der Gewalt und all der Traurigkeit, die du durchlebt hast. Set yourself free from all the violence and all the sadness that you've lived through. Das wird geschehen, wenn du zu ihm zurückkehrst und ihm vertraust. This is going to happen when you go back to him and then you trust him. Schau, du kannst keine Angst davor haben, zu ihm zurückzugehen, denn er ist die Sicherheit deines Lebens. So you can't have fear of going back to him because he is the security of your life. Alles andere ist eine Lüge. Everything else is a lie. And that's it. Okay. I see a whole bunch of broken relationships. Ich sehe eine ganze Anzahl von zerbrochenen Beziehungen. And I see that a lot of people are living in like almost really tormented because of some of the broken relationships. Und ich sehe, dass viele Menschen sich aufgrund der zerbrochenen Beziehungen quälen. And the reason why they are tormented is not even because of the broken relationships. Der Grund für ihre Qual liegt nicht nur in den kaputten Beziehungen, but because lies that they have believed. Sondern auch in Lügen, denen sie geglaubt haben. See that a lot of people have believed that God is angry now because of these broken relationships. Ich sehe, dass viele Menschen glauben, dass Gott ihnen wegen ihrer zerstörten Beziehungen jetzt böse ist. But God is saying, it's not the truth. I'm not angry. Aber Gott sagt, das ist nicht wahr. Ich bin nicht sauer. I see that other people have the feeling. Ich sehe, dass andere Leute so ein Gefühl haben. They believe the lie that they have to go back into relationships that have been very destructive to them. Sie glauben die Lüge, dass sie zurückgehen müssen in Beziehungen, die für sie sehr zerstörerisch waren. I see people having this guilt inside of them because of this broken relationship. Ich sehe Menschen, die aufgrund dieser kaputten Beziehungen Schuld in sich spüren. And because of the guilt, they're now thinking, maybe I have to go back. Und wegen dieser Schuld denken sie, vielleicht sollte ich zurückgehen. So now they don't know what to do. Do I go back? I don't want to, but maybe God wants me to. Jetzt wissen sie nicht, was sie tun sollen. Soll ich zurückgehen? Ich will nicht, aber vielleicht will Gott es ja. And I hear the Lord say, ich höre den Herrn sagen, stop blaming yourself for the things of the past. Hör auf, dir die Schuld zu geben für Vergangenes. You cannot go and change the past. Du kannst nicht hingehen und die Vergangenheit ändern. Now is not the time to keep looking back and try to figure out who has done what wrong. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, ständig zurückzuschauen und herausfinden zu wollen, wer was falsch gemacht hat. The Lord is saying, it's not the time. Der Herr sagt, dafür ist jetzt nicht die Zeit. The more you do that, the worse you feel. Je mehr du das tust, desto schlechter fühlst du dich. Now is the time to just trust me, sit at my feet and learn from me. Jetzt ist die Zeit, mir einfach zu vertrauen, zu meinen Füßen zu sitzen und von mir zu lernen. And I hear the Lord saying, und ich höre den Herrn sagen, I want to teach you even through the pain of these broken relationships. Ich möchte dich sogar durch den Schmerz dieser zerbrochenen Beziehungen lehren. And if you don't learn that, und wenn du das nicht lernst, The next relationships are going to be affected by what you have not learned. Werden deine nächsten Beziehungen beeinträchtigt sein durch das, was du nicht gelernt hast. So the Lord is saying, it's time to forgive yourself. Der Herr sagt also, es ist an der Zeit, dir selbst zu vergeben. And as you forgive yourself, it's to sit on my feet and learn from me. Und wenn du dir selbst vergeben hast, setze dich zu meinen Füßen und lern von mir. And I see this picture like the woman who put the ointment upon Jesus. Ich sehe dieses Bild von der Frau, die dieses Salböl über Jesus goss. Who broke the vessel, die das Gefäß zerbrach and put it on Jesus. Und den Inhalt über Jesus goss. See, this exactly happening, but I see something very interesting. Und ich sehe genau das geschehen. Also ich sehe wirklich etwas sehr Interessantes. I see Jesus is taking the ointment out of your hand. Ich sehe, wie Jesus dieses Salböl aus deinen Händen nimmt. And he's putting it on you. Und es über dir ausgießt. And this means that Jesus is healing and restoring you. Und das bedeutet, dass Jesus dich heilt und wiederherstellt. You have focused on healing and restoring the relationships, but Jesus is focusing on healing and restoring you. Du hast dich darauf konzentriert, deine Beziehungen zu heilen und wiederherzustellen. Doch Jesus konzentriert sich darauf, dich zu heilen und wiederherzustellen. Forgive yourself. Deshalb sagt der Herr, vergebe dir selbst. It's not the time to try to fix things, it's the time to allow me to heal. Es ist nicht an der Zeit zu versuchen, Dinge in Ordnung zu bringen, sondern es ist Zeit, mir zu erlauben, dass ich dich heile. If you do this, you will be healed and restored for the future relationships that God has for you. Wenn du das tust, wirst du für die zukünftigen Beziehungen, die Gott für dich hat, geheilt und wiederhergestellt sein. And I see this in different areas of life. Ich sehe das in unterschiedlichen Bereichen des Lebens. I see somebody has experienced this in business. Ich sehe jemanden, der das als Geschäftsmann erlebt hat. Now you're blaming yourself for the business relationship has gone wrong. Und jetzt gibst du dir selbst die Schuld, dass diese Geschäftsbeziehung schiefgegangen ist. The Lord is saying, let it go. Der Herr sagt, lass es los. Allow me to heal you. Erlaube mir, dich zu heilen. So that then you will be ready for the next relationship. Damit du dann für die nächsten Beziehungen bereit bist. That's it. Während Reinhard gesprochen hatte, hatte ich einen Eindruck für eine ganze Menge Frauen, die sich selbst nicht richtig sehen und auch nicht in die Zukunft blicken können, weil sie ständig in ihre Vergangenheit schauen. They cannot see themselves correctly today and can't look into the future because they're always looking into the past. Ich sehe, dass sie anstatt auf Jesus zu schauen, ihre Augen immer auf ihre eigenen Mängel richten. And I see instead of putting the eyes on Jesus, they always put the eyes on their own defects. Ich sehe eine ganze Anzahl von Frauen, die im Herrn absolut vollkommen sind. And I see a whole bunch of women that are perfect in the Lord. Und ich höre, wie der Feind sie mit wirklich lauter Stimme anschreit, wie schlimm ihre Fehler sind. And I hear how the enemy is screaming at them with a really, really loud voice, how terrible their defects are. Aber ich höre, wie der Herr mit einer noch viel lauteren Stimme ruft, dass sie in ihm vollkommen sind. But I hear the Lord shouting with a much louder voice, in him they are perfect. Doch sie schauen so viel mehr auf den Feind, der sehr klein ist. But they look so much more at the enemy who is very little. Ich sehe, wie der Herr all diese Frauen ruft, auf ihn zu schauen. So I see the Lord calling all of these women to look at him. Sie sollen nicht mehr auf ihre Vergangenheit schauen, sondern auf ihn, denn ihre Vergangenheit definiert sie nicht. Not look at their past, but start to look at him, because their past does not define them. Wenn sie ihre Vergangenheit anschauen, können sie nicht das Heute sehen. Because as they look at the past, they cannot see today. In Jesus, the future, ist die Zukunft so viel wunderbarer als irgendetwas, was sie erwarten können zu erleben. The future is so much greater than anything that they can see, that they experience. Seine Pläne sind so viel größer als irgendetwas, was sie jemals falsch gemacht haben und all ihre Mängel. His plans are so much greater than anything that they've ever done wrong in any of their defects. I have a word of knowledge for some healing. Ich habe ein Wort der Weisheit für Heilung. It's something very, very specific. Es ist etwas sehr Spezifisches. Somebody had a surgery. Jemand hatte eine Operation. Yeah, I've tried to find out what surgery, but I can only hear somebody had a surgery. Ich versuche herauszufinden, welche Operation, aber ich kann nur hören, jemand hatte eine Operation. I don't know if I'm not sensitive, connected enough, or if the Lord is not telling me. Also ich weiß nicht, ob ich nicht feinfühlig genug bin oder ob der Herr es mir nicht sagt. But what kind of surgery is a little blur, so I'm not saying it. Aber was für eine Operation das war, dass es etwas verwischt oder verschwommen, ich werde es nicht sagen können. Maybe it's for different surgeries. Vielleicht handelt es sich auch um verschiedene Operationen. But anyhow, somebody had a surgery and there are two things that happened. Jedenfalls hatte jemand eine Operation und dabei sind zwei Dinge geschehen. Maybe two groups of people. Vielleicht auch für zwei Gruppen von Leuten. One of them in the surgery, a mistake happened in the hospital. Bei einer von ihnen wurde während der Operation im Krankenhaus ein Fehler gemacht. And now you are still suffering because of that medical error. Und deshalb leidest du immer noch unter diesem medizinischen Fehler. And I hear the Lord say, ich höre den Herrn sagen, you have been so upset about the mistake that happened and the doctors who made the mistake. Du warst so empört über den Fehler, der passiert ist, und über die Ärzte, die den Fehler gemacht haben. And the Lord is trying to say to you, der Herr versucht dir zu sagen, that what happened to your heart is much worse than what happened to your body. Das, was mit deinem Herzen geschehen ist, ist viel schlimmer als das, was deinem Körper zugefügt wurde. You've allowed resentment, anger and bitterness to enter into your heart against the medical team. Du hast Groll, Ärger und Bitterkeit gegen das medizinische Team erlaubt, in dein Herz zu kommen. And the Lord is saying, this is much worse than your physical problem. Der Herr sagt, das ist viel schlimmer als dein körperliches Problem. And the Lord is saying, I really want you to forgive from all of your heart. Der Herr sagt, ich möchte, dass du von ganzem Herzen vergibst. Because your heart is filled with thoughts of anger. Denn dein Herz ist gefüllt mit Gedanken voller Ärger. And this is making your life so miserable. Und das macht dein Leben so elend. So the Lord is inviting you to completely forgive the medical team. Der Herr lädt dich also ein, dem medizinischen Team völlig zu vergeben. Hold nothing against them anymore. Halte ihnen nichts mehr vor. Release yourself. Lass dich selbst frei. And then the Lord is saying, und dann sagt der Herr, physical healing is the smallest thing. Die körperliche Heilung ist das Geringste. It's very easy for me to do. Es ist sehr leicht für mich, das zu tun. You cannot change your heart and force you to forgive. That's the choice you have to make. Aber ich kann nicht dein Herz verändern und dich zwingen zu vergeben. Das ist deine Entscheidung. So as you forgive, you will also see the power of God working in your body and bringing healing to you. Also wenn du vergibst, wirst du auch die Kraft Gottes in deinem Körper wirken und dir Heilung bringen sehen. And you will see even what the doctors did wrong is going to be restored supernaturally. Und du wirst sehen, dass auch das, was die Ärzte falsch gemacht haben, übernatürlich wiederhergestellt werden wird. And then I see another person which I don't know, it might represent a group of people or just one, I'm not sure. Dann sehe ich eine andere Person, vielleicht steht sie für eine Gruppe von Menschen oder nur für eine Person, ich bin mir nicht sicher. And that other person also had a surgery and the doctors didn't do anything wrong. Diese Person hatte auch eine Operation, bei der die Ärzte nichts falsch gemacht haben. But you did not recover. Aber du bist nicht genesen. The wound is not closing. Die Wunde schließt sich nicht. What the doctors try to resolve, even though they did their best, you are just not recovering. Was die Ärzte versuchten zu beheben, auch wenn sie ihr Bestes gaben, du erfährst keine Genesung. Now you are so stressed and have asked everybody to pray. Jetzt bist du so gestresst und hast alle gebeten, für dich zu beten. But nothing has changed. Aber nichts hat sich verändert. The Lord is saying, der Herr sagt, watch me. Schau mir zu. I am going to do supernatural miracle in you right now. Ich werde jetzt ein übernatürliches Wunder in dir vollbringen. And you are going to have an incredible story in the testimony. Und du wirst eine unbeschreiblich wunderbare Geschichte bezeugen können. Okay, Holy Spirit, I thank you. Heiliger Geist, ich danke dir. For this incredible and beautiful miracle. Für diese unbeschreiblichen und wunderbaren Wunder. Holy Spirit, I pray that you help these people to truly forgive. Heiliger Geist, ich bete, dass du diesen Leuten hilfst, wirklich zu vergeben. Teach them to forgive from all of their heart. Lehre sie von ganzem Herzen zu vergeben. And then I thank you that they will be completely restored physically. Und dann danke ich dir, dass sie körperlich komplett wiederhergestellt sein werden. And the Holy Spirit, I thank you. Und Heiliger Geist, ich danke dir. All those who had surgery and did not recover, that they will recover instantly. Dass all diejenigen, die eine Operation hatten und nicht genesen sind, sofort geheilt sind. I even see one person having such a miracle that the scar will disappear. Ich sehe sogar, dass eine Person solch ein Wunder erlebte, dass die Narbe verschwand. It's just like you cannot even see anymore where you've been operated on. Man kann nicht einmal mehr sehen, wo du operiert wurdest. So Holy Spirit, I thank you for these beautiful miracles of healing. Heiliger Geist, ich danke dir für diese wunderbaren Wunder der Heilung. Command every spirit of infirmity to take your hands off. Ich befehle jedem Geist der Schwäche, seine Hände von den Leuten zu nehmen. You are a liar. Du bist ein Lügner. By the authority of Jesus Christ. In der Autorität von Jesus Christus. I right now release the healing power. Setze ich jetzt die Heilungskraft frei. And I command those people who had surgery and did not recover. Und ich befehle den Menschen, die eine Operation hatten und nicht genesen sind, to recover instantly now. Jetzt sofort zu genesen. I command all of your pain to go. Ich befehle all euren Schmerzen zu gehen. I command wounds to close. Ich befehle Wunden sich zu schließen. Even I command scars to disappear. Und ich befehle sogar Narben zu verschwinden. Be healed. Seid geheilt. Be restored. Seid wiederhergestellt. And be perfectly well. Und fühlt euch absolut wohl. Guys, I know that some people have been healed this very instant. Leute, ich weiß, dass einige Personen jetzt in diesem Augenblick sofort geheilt wurden. You had a surgery and you were still in pain. You were still suffering from repercussions. Wenn du eine Operation hattest und immer noch Schmerzen gehabt hast, wenn du immer noch unter den Nachwirkungen gelitten hast, right now, suddenly you're pain-free. Und wenn du jetzt plötzlich schmerzfrei bist, like suddenly recovered from the effect of the surgery. Wenn du auf einmal genesen bist von den Folgen dieser Operation, I want you to do this, to do right, just right into the comments, either here on YouTube, wherever you are. Dann möchte ich, dass du in die Kommentare hier oder auf YouTube, wo du halt bist, schreibst. So right now, write surgery. Just the word surgery. Schreibe einfach Operation, nur dieses Wort Operation. Not by faith in the name of Jesus, I believe. Nicht durch Glauben, in Jesu Namen, ich glaube. If you can prove that right now you had a supernatural miracle of healing. Nur wenn du den Beweis dafür hast, dass du gerade ein übernatürliches Wunder erlebt hast. Okay? Okay? Just write surgery. Schreib nur Operation. Your turn. Du bist dran. Ich habe ein Wort für einen Mann. I have a wow, first person. Wow, die erste Person. I have a word for a man. In der letzten Zeit spürst du eine große Frustration in deiner Ehe. Lately you felt a great frustration in your marriage. Es ist so, dass du nicht einmal mehr Freude daran hast, deine Frau zu sehen, wenn du heimkommst. When you come home, you don't even have pleasure anymore to see your spouse. Du hast an deiner Frau keine Freude mehr. It's like there's no more grace, no more pleasure that you have in your wife. Und du denkst, dass nichts von dem, was sie tut, noch irgendeinen Wert hat. And you think that everything that she does has really no value. Ich höre, dass der Herr dich ruft, sie mit mehr Liebe zu behandeln. I hear that the Lord is calling you to treat her with more love. Sie ist ein sehr wichtiger Teil dessen, was du alles in deinem Leben überwunden hast. She is a very important part in all of the things that you conquered in your life. Sie ist ein Geschenk für dich. Gott hat sie dir als Geschenk gegeben. She is a present for you. God gave her to you as a present. Jetzt braucht sie deine Freundschaft und dein Mitgefühl. And in that moment she needs your friendship and your compassion. Ich werde dir jetzt die Sichtweise deiner Frau aufzeigen. I'm going to show you the point of view of the wife, like how she feels. Sie fühlt sich frustriert und nicht wertgeschätzt. She feels frustrated and she feels that she's not valued. Obwohl sie alles mit viel Liebe und Perfektion macht, even though she does everything with a lot of love and a lot of perfection, hat sie das Gefühl, dass niemand das schätzt. She feels that nobody values that. Kürzlich hat der Herr sie zu größeren Schritten aufgefordert. And lately the Lord has called her for greater steps. Aber momentan kann sie das nicht tun. But at this moment she is not able to do that. Ich sehe, dass der Herr sie gerufen hat, in etwas Übernatürlichem zu wandeln. I hear, I see the Lord is calling her to walk in something supernatural. Deshalb wird sie bald aufhören, sich um das Zuhause zu kümmern. So the moment when she's taking care of the home is coming to an end. Das wird jetzt die Sichtweise des Mannes und der Frau. Jetzt komme ich zu Gottes Perspektive. Now I'm going back to the perspective of what God wants to do. So the husband's perspective, the wife's, and now God. Aus Gottes Sicht musst du deine Frau jetzt einfach lieben und verstehen. So from God's perspective now, you have to just love and understand your wife. Wie sie das eine lange Zeit in deinem Leben getan hat. As she has done for a lot of time in your life. Ich sah, dass du durch eine Zeit in deinem Leben gegangen bist, wo sich alle von dir abwandten, außer deiner Frau. You walked through a period of time in your life where everybody turned their back on you except for her. Sogar die Menschen, denen du in deinem Leben einen größeren Wert beimisst, haben dir den Rücken gekehrt. Even the people that you give a greater value in your life, at one moment they turn their back on you. Ich höre den Herrn sagen, dass du alles wahrnehmen und wertschätzen sollst, was sie tut. I hear the Lord saying that you have to pay close attention to everything she does and value it. Sie tut viel Gutes und das ist Teil deines Lebens und auch Teil des Lebens aller um dich herum. She does good things that are part of your life and part of the life of everybody around you. Ich höre den Herrn sagen, dass ohne ihre Arbeit niemand von euch jetzt da wäre, wo er ist. I hear the Lord saying that none of you would be where you are today if it wouldn't be for her work. Sie wird in wenigen Monaten ein Stellenangebot bekommen. And in a few months she will have a job offer. Und du wirst nicht glücklich darüber sein, wenn du das hörst. Aber ich höre den Herrn sagen, du musst ihr helfen und sie unterstützen, denn sie wird deine Hilfe brauchen. Gott wird sie auf solch machtvolle und unglaublich großartige Weise gebrauchen, um anderen Menschen zu helfen. Dass das ihrem Leben neue Freude und eine ganz neue Bedeutung geben wird. Ich sehe also einen neuen Abschnitt und eine neue Zeit der Zufriedenheit in dein Leben kommen. Aber der Herr sagt, sie braucht mehr Liebe und weniger Urteil. But the Lord is saying she needs more love and less judgment. Das war's. That's it. Guys, people are asking for a specific word or prophecy for them. Leute, hier fragen Leute nach einem persönlichen Wort oder einer Prophetie für sich. But let me explain something. Aber lass mich etwas erklären. We don't respond to people, we respond to the Holy Spirit. Wir reagieren nicht auf Menschen, sondern auf den Heiligen Geist. So if the Holy Spirit is giving us something, we will release it here. Wenn uns also der Heilige Geist etwas gibt, setzen wir das hier frei. And if the Holy Spirit doesn't give us something, it doesn't help you asking for something. Und wenn der Heilige Geist uns nicht etwas gibt, bringt es nichts, uns um etwas zu bitten. Because we don't respond to people, we respond to the Holy Spirit. Denn wir reagieren nicht auf Menschen, wir reagieren auf den Heiligen Geist. If we start to respond to people, we are going into a very dangerous direction. Wenn wir beginnen würden, auf Menschen zu reagieren, würden wir in eine sehr gefährliche Richtung steuern. And the dangerous direction will be, we are starting to prophesy out of our own flesh. Die gefährliche Richtung wäre, dass wir beginnen würden, aus unserem Fleisch heraus zu prophezeien. And then we are going to mess up your life in such a terrible way. So we are not doing that. Und dann würden wir euer Leben auf schreckliche Weise durcheinander bringen. Also das machen wir nicht. Now I understand that some people are really desperate. I understand it very well. Ich verstehe schon, dass manche Leute wirklich verzweifelt sind. Das verstehe ich sehr gut. Sometimes we pass through really difficult and desperate moments in our life. It's part of life. Manchmal gehen wir durch wirklich schwierige und verzweifelte Momente im Leben. Das ist Teil des Lebens. Everybody passes through that. Jeder geht dadurch. So what do I, Reinhard, do and I'm passing through confusing and difficult times? Also was mache ich, Reinhard, wenn ich durch verwirrende und schwere Zeiten gehe? And even sometimes I can't hear God because everything is confusing. Manchmal kann ich nicht einmal Gott hören, weil alles so verwirrend ist. And this is such an important lesson for every Christian to learn. Doch das ist solch eine wichtige Lektion, die ein Christ lernen muss. In those seasons, never pursue a prophet. Never. Laufe in solchen Zeiten niemals einem Propheten nach. Niemals. You are going to get into trouble. Du wirst dadurch nur in Schwierigkeiten geraten. In those moments, you pursue Jesus and stay very close to him. In solchen Momenten laufe ich Jesus nach und bleib ganz nah an ihm. And if he has a word for you, he will find somebody that he will use to speak to you. Und wenn er ein Wort für dich hat, wird er jemanden finden, den er gebrauchen wird, um zu dir zu sprechen. That's what I do. So mache ich das. So you people, please never pursue people to get something from God. Pursue God to get something, and if he uses people, that's beautiful. Also Leute, bitte lauft nie Menschen nach, um etwas von Gott zu bekommen. Lauft Gott nach, um etwas zu bekommen. Und wenn er andere gebraucht, dann ist das wunderbar. I've seen so many messed up lives. Ich habe so viele Leben gesehen, die durcheinander gebracht wurden. In a desperate situation, try to get help from people. Weil die Menschen in ihren verzweifelten Situationen versucht haben, Hilfe von anderen Leuten zu erhalten. So I'm saying this because I know you people who are so confused and hurt, you're only going to get more hurt and more confused. Ich sage das, weil ich weiß, dass ihr Leute, die ihr so verwirrt und verletzt seid, nur noch mehr verletzt und durcheinander gebracht würdet. Because the Bible says, cursed is the man who trusts in other men. Weil die Bibel sagt, verflucht ist der Mann, der in andere Menschen vertraut. Blessed is the man who trusts in the Lord. Und gesegnet ist der Mann, der in den Herrn vertraut. So put all of your confidence in the Lord. Also setzt all euer Vertrauen in den Herrn. He knows where you are. Er weiß, wo ihr euch befindet. He knows your struggle. Er kennt euren Kampf. Knows your pain. Er weiß um euren Schmerz. And he knows when he should use which people to minister to you. Und er weiß, wann er welche Leute gebrauchen muss, um euch zu dienen. But as far as Gracie and me is concerned, we do not yield to the pressure of people. Aber was Gracie und mich angeht, wir geben nicht dem Druck von Menschen nach. All right, okay. I also have a prophetic word. Ich habe auch ein prophetisches Wort. For somebody who's recently lost a job that they really, really enjoy. Für jemanden, der kürzlich eine Arbeitsstelle verloren hat, die er wirklich sehr mochte. I mean, you finally had the job that you loved so much and then everything came to an end. Du hattest endlich die Stelle, die du so sehr liebtest und dann wurde alles beendet. And this has really upset you. Das hat dich wirklich verärgert. Do you know? Weißt du was? The Lord is just telling me, this is for somebody now, but it is also for somebody that will happen in a few months. Der Herr sagt mir gerade, dass das für jemanden jetzt gilt, aber auch für jemanden, wo das erst in ein paar Monaten geschehen wird. So somebody will need to remember this word because in a few months it's going to happen. Also jemand muss sich an dieses Wort erinnern, denn das wird erst in ein paar Monaten passieren. So let's go back. Gut, gehen wir zurück. What has caused the biggest frustration in this situation? Was dich in dieser Situation am meisten frustriert? Was not even having lost a job that you loved so much. War nicht einmal, dass du eine Arbeitsstelle verloren hast, die du so liebtest. You were so sure this job was God's open door in your life. Sondern dass du so sicher warst, dass diese Arbeit Gottes offene Tür in deinem Leben war. You've told people, this is what God did for me. Look. Du hast tatsächlich den Leuten erklärt, das ist, was Gott für mich getan hat. Schaut. And suddenly everything closes. Und plötzlich endete das alles. And the Lord is saying, der Herr sagt, don't try to figure things out right now. That's not important at all. Versuche nicht, die Dinge jetzt zu verstehen. Das ist überhaupt nicht wichtig. I see this person who lost the, like the dream job. Ich sehe diese Person, die ihren Traumjob verloren hat, figure out what went wrong. Wie sie herauszufinden versucht, was da schiefgelaufen ist. The Lord is saying, the longer you do this, the more you miss what I'm trying to build inside of you through this. Der Herr sagt, je länger du das tust, desto mehr verpasst du das, was ich durch diese Erfahrung in dir aufzubauen versuche. The Lord is saying, don't ask the question anymore, what went wrong. Der Herr sagt, stelle nicht mehr die Frage, was schiefgelaufen ist. Because heaven's perspective is very different. Denn die Sichtweise des Himmels ist ganz anders. Ask this question. Stelle diese Frage. Lord, what are you trying to teach me and do in me through this situation? Herr, was versuchst du mich zu lehren und in mir zu tun durch diese Situation? And I hear the Lord saying, you don't even understand that I'm preparing you for promotion. Und ich höre den Herrn sagen, du begreifst nicht einmal, dass ich dich für eine Beförderung vorbereite. What you think is a step backwards is in reality the preparation of a bigger step forward. Was du für einen Schritt rückwärts hältst, ist in Wirklichkeit die Vorbereitung auf einen größeren Schritt vorwärts. But you have to come to the place where you're willing to learn what I teach you. Aber du musst bereit sein, lernen zu wollen, was ich dich lehre. If not, you will actually truly make a step backward. Wenn du das nicht tust, wirst du tatsächlich einen Schritt rückwärts machen. So stop trying to figure out why people could do that to you to take away your dream job. Also hör auf, verstehen zu wollen, warum die Menschen das angetan haben, dir deinen Traumjob wegzunehmen. Say, Lord, will you teach me please through this difficult situation? Frage, Herr, lehrst du mich bitte durch diese schwierige Situation? Say, will you help me to learn? Würdest du mir helfen zu lernen? When you do that and open your heart. Wenn du das tust und dein Herz öffnest. He will teach you things that will prepare you for an incredible destiny. Wird er dich Dinge lehren, die dich auf eine unglaubliche Bestimmung vorbereiten werden? Ready for an amazing promotion. Also mach dich bereit für eine wunderbare Beförderung. I also see that Jesus is healing some knees. Ich sehe auch, dass Jesus einige Knie heilt. I'm going to release some healing words right now. Ich werde jetzt einige Heilungsworte freisetzen. So, somebody has a knee and the knee is making not only a strange noise. Jemand hat ein Knie, das nicht nur ein seltsames Geräusch macht. But the knee from time to time just gives out like almost stops holding you up. Sondern das Knie gibt von Zeit zu Zeit einfach nach, so als ob es aufhören würde, dich zu stützen. So when you bend down the knee cracks. Wenn du dich bückst, knackt das Knie. But from time to time, it's literally you're walking, the knee just stops holding you up. Aber wenn du läufst, ist es von Zeit zu Zeit, so als ob das Knie aufhören würde, dich zu stützen. And the Lord is saying, this has to do with a ligament that is not well. Der Herr sagt, das hat mit einem Band zu tun, das nicht in Ordnung ist. You thought it's actually with something of the bone of the knee or maybe the cartilage, but it's not. It's a ligament problem. Du dachtest, dass da tatsächlich etwas mit dem Knochen am Knie oder mit dem Knorpel ist, aber das stimmt nicht. Es ist ein Problem mit dem Band. Es ist das Band. And the Lord is fixing it right now. Und der Herr wird das jetzt in Ordnung bringen. So you will experience the following thing. Du wirst jetzt Folgendes erleben. You will experience how your knee is getting really hot. Du wirst spüren, dass dein Knie wirklich heiß wird. It's like you will feel almost like a fire burning in your knee. Es wird sich beinahe wie ein Feuer anfühlen, das im Knie brennt. It's the healing power of the Holy Spirit. Das ist die Heilungskraft des Heiligen Geistes. The moment you feel this, go and do what you could normally not do without any pain or without any distraction. Wenn du das spürst, geh und tu etwas, was du normalerweise nicht ohne Schmerzen oder nur in Schonhaltung tun konntest. And the moment you do this, you will see everything works fine. Und wenn du das tust, wirst du feststellen, dass alles gut funktioniert. So Holy Spirit, I command all of those knees to be healed right now. Heiliger Geist, ich befehle all diesen Knien jetzt geheilt zu sein. I command every infection, inflammation to go out of the knees. Ich befehle jeder Infektion und jeder Entzündung, die Knie zu verlassen. Ligaments be perfect, be brand new and be strengthened. Bänder seid vollkommen, seid brandneu und seid stark. I release the fire of the Holy Spirit to heal these knees. Ich setze das Feuer des Heiligen Geistes frei, um diese Knie zu heilen. All right, if your knee just has been healed, please write in the comments knee. Gut, wenn dein Knie jetzt geheilt wurde, schreibe bitte in die Kommentare einfach Knie. Und schicke uns ein Zeugnis, um andere Leute mit diesen Wundern zu ermutigen. And somebody has a problem with the little finger. Jemand hat ein Problem mit dem kleinen Finger. And the little finger is going to be healed right now too. Dieser kleine Finger wird jetzt auch geheilt. I command the little finger to be perfectly healed. Ich befehle dem kleinen Finger, vollkommen geheilt zu sein. I see a lady. Und ich sehe eine Dame. Maybe it's for men too, but I clearly see a lady. Vielleicht ist das auch für Männer, aber ich sehe deutlich eine Dame. Oh, schau, people already knees are being healed. Oh, schau, die Leute schreiben schon, dass sie am Knie geheilt wurden. Wie wunderbar. Some ladies, you've been really, really worried lately. Ich sehe einige Damen, ihr wart in der letzten Zeit wirklich, wirklich besorgt. Every time you take a shower. Denn jedes Mal, wenn ihr geduscht habt, you have a handful of hair. Hattet ihr eine Handvoll Haare in der Hand? You have lost so much hair lately, this started to really worry you. Ihr habt in der letzten Zeit so viele Haare verloren, das hat euch angefangen, Sorgen zu machen. The Lord is saying, aber der Herr sagt, it's because of a hormonal disorder that you have not taken care of. Das ist so aufgrund einer hormonellen Störung, auf die ihr nicht geachtet habt. Now listen, I really don't like what I'm going to tell you now. Jetzt hört, ich mag das wirklich nicht, was ich euch jetzt sagen werde. I have to obey the Holy Spirit. Aber ich muss dem Heiligen Geist gehorchen. Because I would just like to say to you, be healed. Denn ich würde euch gern einfach sagen, seid geheilt. So I don't know why the Lord is telling me to do this. Ich weiß auch nicht, warum der Herr sagte, dass ich das tun soll. But I hear the Lord saying you need to go to a specialist. Aber ich höre den Herrn sagen, ihr müsst zu einem Spezialisten gehen. And you have to have a special exam done of your hormones. Und eine spezielle Hormonuntersuchung machen lassen. And don't worry about the money, the Lord is going to provide for everything. Und sorgt euch nicht ums Geld, der Herr wird für alles sorgen. Don't worry. Sorgt euch nicht. So don't just go and do a general exam with a general doctor. Geht also nicht einfach zu einer normalen Untersuchung bei einem Allgemeinarzt. You need to go to a specialist that is specialized in female hormones. Ihr müsst zu einem Spezialisten gehen, der sich auf weibliche Hormone spezialisiert hat. Go and do a proper checkup, a complete physical checkup. Dort werdet ihr eine ordentliche Untersuchung, einen kompletten körperlichen Checkup machen. You will see that very quickly and very easily it will be resolved. Und ihr werdet sehen, dass das Problem sehr schnell und sehr einfach gelöst sein wird. And also, und auch, I really hope this is from the Lord and not from me. Ich hoffe wirklich, dass das vom Herrn ist und nicht von mir. And also the way you eat is messing with your hormones. Auch eure Essgewohnheiten bringen eure Hormone durcheinander. You are eating terrible. Ihr esst schrecklich. I'm not telling you what to eat because the Holy Spirit is not telling me. Ich sage euch nicht, was ihr essen sollt, weil der Heilige Geist es mir nicht sagt. But just do some research what foods affect female hormones. Aber informiert euch ein bisschen, welche Nahrungsmittel die weiblichen Hormone beeinflussen. And start to eat better. Und beginnt besser zu essen. There you go. Leg mal los. Ich habe ein prophetisches Wort für eine Frau. I have a prophetic word for a woman. Du hast vor einer ganzen Weile deine Arbeit verloren. And you lost for quite a while a job. Guys, just a second. Einen Moment bitte. He's crying and crying and crying. Der Kater weint und weint und weint. Du hast deine Arbeit schon vor einer geraumen Weile verloren und konntest bis jetzt keine andere Arbeitsstelle finden. You lost your job already quite a while and you could not find a new job. Zu Beginn hast du diese freie Zeit genossen, denn du konntest mehr Zeit mit Jesus verbringen. And in the beginning you enjoyed this free time because now you could spend more time with Jesus. Aber in der letzten Zeit hast du diesbezüglich solch einen Ärger und eine große Wut gespürt. Lately you felt such an anger, really big anger regarding this. Du wachst verärgert auf und gehst ärgerlich ins Bett. Now you wake up angry and you go back to bed angry. Ich höre, wie der Herr sagt, dass er viele, viele Jahre deines Lebens hindurch dein Versorger war. And I hear the Lord said during many, many years of your life, he's been your provider. Und dass du weißt, wie großzügig er ist. And you know how generous he is. Und dass diese Zeit, die du nur zu Hause bist, bald zu Ende sein wird. This time of yours where you in the house just staying home is coming to an end. Du kannst sie genießen oder dich weiter ärgern. Das ist deine Entscheidung. And you can enjoy it or you can keep being angry. It's your choice. Aber ich höre den Herrn sagen, genieße sie so gut du nur kannst. But I hear the Lord is saying, enjoy it as good as you only can. Bevor du dein Haus wieder verlässt, musst du von ihm geheilt werden. Before you leave your home again, you need to be healed by him. Du träumst so sehr davon, zu heiraten. You've been so much dreaming about getting married. Aber du hast so viel Schmerz aus deinen früheren Beziehungen in dir, das muss geheilt werden. But you have so much pain from your past relationships that have to be healed. Du kannst jetzt nicht einfach hinausgehen und andere Beziehungen eingehen, denn du würdest nur die anderen Menschen verletzen. You can't leave now and get into other relationships because you're only going to hurt the other people. Du bist nicht einmal bereit für den nächsten Schritt in deinem Leben. You're not even ready for the next step of your life. Aber ich höre den Herrn sagen, wenn du es ihm erlaubst, wird dieser Prozess beschleunigt werden. But I hear that the Lord is saying, if you permit him, this process will be accelerated. Ich sehe, dass Gott eine Sanduhr nimmt. I see that God is taking a sand clock. Und sie umdreht. Du wirst also die Zeit haben, dass sich deine Träume erfüllen. And he's gonna change, he's gonna flip it around, so you will have the time to fulfill your dream. Doch damit du das erlebst, musst du ihm erlauben, dich zu heilen. But in order for that for your experiences, you have to allow him to heal you. Diese zusätzliche Zeit, die du jetzt hast, ist wirklich ein Geschenk von Gott. The time that you have now is really a gift from God. Also genieße sie so gut du kannst, denn diese Zeit wird bald zu Ende sein. So enjoy it as good as you can, because this time will soon come to an end. Und ich sehe, wie du die Tür zu deinem Haus öffnest und als eine völlig erneuerte Frau hinausgehst. And I see how you're going to open the door of your house and you're going to go out as a completely renewed woman. Und du wirst auch andere Frauen zur Erneuerung führen. And you're also going to renew other women. That's it. We had to bring Sunny in. He was crying out on my door. Wir mussten Sunny hereinholen. Er weinte an der Tür. Because Shadow is in the hospital. Weil Shadow im Krankenhaus ist. He had to do his surgery on his knee. Er brauchte eine Operation am Knie. And Sunny and Shadow are closest friends. Sunny und Shadow sind engste Freunde. Oh, they sleep together. Sie schlafen zusammen. So Sunny and Shadow sleep together and Sunny misses Shadow so much. Sunny und Shadow schlafen nebeneinander und Sunny vermisst Shadow so sehr. So now he cries. Deshalb weint er jetzt. He likes to be near us. Er liebt es, nahe bei uns zu sein. He's a prophet's cat. Er ist die Katze eines Propheten. He's very sensitive. Er ist sehr sensibel. Just like his daddy. Genau wie sein Papa. All right. Gut. We are almost coming to the end of our time. Wir kommen schon zum Ende unserer Zeit im Live. See if the Holy Spirit has one more thing. Lass uns sehen, ob der Heilige Geist noch eins sagen will. Oh, last in the life with the Daniel, suddenly the Holy Spirit released prophetic dreams and a lot of people started to dream again. Kürzlich in einem Live mit Daniel hat der Heilige Geist plötzlich Träume freigesetzt und viele Leute haben wieder begonnen zu träumen. So you never really know what God is doing. Wir wissen nie wirklich, was Gott tut. Guys, we thank you. Leute, wir danken euch. Our question and answers will be back on Monday. Wir werden am Montag mit Fragen und Antworten zurück sein. On Monday, Gracie will be here with us. Und am Montag, da wird Gracie hier mit uns sein. The Monday after, we have a very special question and answer. Den Montag darauf gibt es ein ganz besonderes Fragen und Antworten. Without you, Gracie. Ohne dich, Gracie. It will be Daniel, Anna Lygia, Debbie and me. Mit Daniel, Anna Lygia, Debbie und mir. And all four of us will respond to questions. Wir vier werden eure Fragen beantworten. So next week we have lives normally. Also nächste Woche werden wir unsere Lives wie gewohnt haben. Then from in May there will be no lives most of the month of May. Aber dann wird es die meiste Zeit im Mai keine Lives geben. Because I will be out of the country. Weil ich nicht im Lande sein werde. Thank you guys for being with us. Danke Leute, dass ihr hier bei uns wart. And we will see you next week on Monday. Wir sehen euch nächste Woche am Montag. Thank you. Danke.